Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Und ehrlich gesagt, Leute, ist schon eine verrückte Welt, oder? Wir lieben und leben mit unseren Smartphones, ja? Chatten, simsen, mailen, App, was das Zeug hält, ja? Überall, im Restaurant, im Bett, auf dem Klo oder so. Und anstatt trotzdem einfach mal glücklich zu sein, dass das alles geht, sind wir teilweise einfach genervt, ne? Doch die Rettung naht, ja, die Rettung vor eurem Smartphone sozusagen. Und sie naht in Form eines neuen Handys. Es ist ein sogenanntes Lightphone. Ein Handy, mit dem man nur eins machen kann, nämlich telefonieren. Ja. Und um das jetzt auf den Markt zu bringen, wollen die Erfinder dahinter und die Macher, die es umsetzen, unser Geld gerne bei Kickstarter, gerade in der Kampagne für das Lightphone. Martina Schulte hat sich das für uns angesehen. Die möchten uns also tatsächlich retten vor unseren eigenen Smartphones, ja, mit diesem neuartigen Telefon. Genau, das Lightphone ist ein sogenanntes Dumbphone. Das heißt, es will dezidiert nichts anderes können, außer telefonieren, weil die Erfinder Joe Hollier und Kai-Wai Tang wollen, dass alles wieder genauso ist wie früher, als Telefone noch Telefone waren. Das verkünden sie zumindest in ihrem Kickstarter-Werbespot für ihr Phone Away from Phone. The Lightphone. Your phone away from phone. Designed to be used as little as possible. It's the size of a credit card, and it only makes phone calls. Works with your existing phone, allowing you to comfortably disconnect. Also ich muss zugeben, das klingt ein bisschen verführerisch, so wie die das auch aufsprechen. Ja, Kreditkarten groß, phone away from your phone. Also ich finde, es klingt ganz schön. Was kann es denn tatsächlich? Also es kann telefonieren. That's it. Und schick aussehen wenigstens? Genau, es kann auch noch cool aussehen. Soll natürlich auch besser aussehen als so ein alter Nokia-Knochen. Es ist sehr minimalistisch designt. Es ist matt weiß, wiegt so 39 Gramm, kommt so im Scheckkartenformat daher. Und das Besondere ist, dass es, wie der Name schon sagt, auch leuchten kann. Im Prinzip ist das Lightphone aber technisch einfach ein aufgepimptes Prepaid-GSM-Handy mit SIM-Karte und genau einer App. Und das ist eine Anwendung, mit der man quasi sein Minimal-Handy mit dem eigenen Smartphone koppeln kann. Wie, ich brauche mein Smartphone, das ich schon habe, um mit diesem Lightphone, dem Minimalismus-Telefon, telefonieren zu können, oder was? Genau. Die Idee ist nämlich, dass du dann quasi die Anrufe, die auf dem Smartphone eingehen, auch auf dem Lightphone annehmen kannst. Das heißt, du könntest, wenn du ohne Handy unterwegs bist, immer noch von deiner Mama angerufen werden. Ja, super, oder? Das ist ja mal eine super Erfindung. Gizmec findet das etwas widersinnig. Die schreiben mir, einerseits sei das Lightphone ein Anti-Smartphone, aber andererseits brauche man ein Smartphone dafür. Und das Techblog Engadget ist begeistert und schreibt, das ist schön, elegant, praktisch, hält 20 Tage mit einer Stromladung aus, hat aber einen entscheidenden Nachteil, es ist irrsinnig teuer. Denn das Lightphone soll, wenn es auf den Markt kommt, $100 kosten. Okay, für Technikverliebte kein Ding. Ich würde eher sagen, da war mein Nokia-Knochen damals aber um einiges billiger. Ha? Weißt du noch, was der gekostet hat? Vielleicht 40 Euro ja, oder genau. So? Ja. Ungefähr, ne? Ja, und jetzt sagen. Ist es halt schon krass, dass das hinterher halt $100 kosten soll. Aber ich kann dir noch was viel Schockierenderes erzählen. Die Erfinder wollen nämlich 200.000 Euro bei Kickstarter dafür einsammeln, also um Telefon. Ich hätte auch gerne ein schönes Leben. Genau. Und der Hammer ist, die Chancen stehen echt nicht schlecht. Der Zähler steht gerade bei $93.000 und die Kampagne läuft noch 39 Tage. Ich würde mal sagen, holla die Jolla, das Lightphone. Offensichtlich eine Erfindung, die ankommt. Wie sind die Meinungen so? Also die schwanken ähnlich wie ich selber zwischen Begeisterung und ungläubigem Staunen. Boris schreibt hier bei The Next Web, wir nutzen die Technologie von vor 10 Jahren, um ein Telefon zu bauen, das uns zeigt, dass mehr nicht immer auch besser bedeutet. Ich würde gerne so ein Telefon besitzen. Metro meint, es sehe so aus, als habe sich der Kreis zu den 80ern geschlossen, mit dem einzigen Unterschied, dass das Lightphone wesentlich besser aussieht als die hässlichen 80er-Jahre-Ziegelsteine. Vera Bauer meint hingegen bei Mobile Geeks, die Idee dahinter sei ja ganz gut und schön, aber man könne doch auch einfach in den Flugzeugmodus wechseln oder das Internet abstellen. Die schreibt hier, wir wollen doch alle mehr Smartphone, mehr Smart Home und noch mehr smartige Sachen. Warum dann zurück zum Anfang? Am besten gefallen hat mir folgender User-Kommentar unter dem Artikel bei Mobile Geeks. Da schreibt ein User namens Richard, sorry, So ein Schrott aber auch. Touch-Tastatur nervt sicherlich. Beleuchtung wird man in der Sonne nicht sehen und im Dunkeln blenden. Dann lieber ein 9,90 Euro Handy vom Mediamarkt oder Saturn-Wühltisch. Tja, aber die Leute bei Kickstarter, also die Leute, die es erfunden haben, das Lightphone, die versuchen bei Kickstarter ordentlich Geld dafür reinzuholen. Ja, die freuen sich. So schlecht raus. Die freuen sich, wenn wir alle drauf anspringen, auf das sogenannte Lightphone. Infos dazu gab es von Martina hier bei uns bei Schaum oder Hase. Vielen Dank. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?